Impuls. Einsatz. Ohne sich selbst das rechte Maß an Stärke zu verleihen, würde es im Leben nicht vorangehen. Da machen wir wahr, was uns gegeben ist. Das üben wir ein. Haben wir nicht stets das Beste getan, was uns gerade möglich gewesen ist? Unser Weg ist kein einfacher und doch ist er für etwas gut gewesen. Das Gute, für was wir gestanden haben, sollte auch weiterhin Gültigkeit behalten. So denken wir darüber nach und suchen nach Wegen dafür, um etwas davon zu erhalten.